Die Leere des Klassenzimmers. Vanessa schaut auf die Uhr. Schon 8:50. Seltsam, sehr seltsam. 8:50 und noch kein Schüler da. Kein einziger. Nicht einmal die kleine Französin oder der lange, stille Holländer. Die waren bis jetzt immer da und immer pünktlich. Dass einige zu spät kommen, das ist normal. Sommerkurs. Deutsch lernen in Köln. Viele junge Leute, die wollen in ihren Ferien natürlich auch Spaß haben. Freizeit, Freunde, Party. Die kommen dann auch mal zu spät. Oder gar nicht. Aber fast 8:45 und niemand hier, das ist schon komisch. Sehr komisch. Sie ist heute extra früh gekommen. Gestern ist der Kurs nicht so gut gelaufen. Viel Theorie, viel Grammatik. Alles sehr trocken. Ein bisschen langweilig. Sie war nicht zufrieden. Also wollte sie den Unterricht heute besonders gut vorbereiten. Sie kommt normalerweise gegen 8:30 in die Schule, aber heute war sie schon viel früher da, 7:45. Die Schule war noch verschlossen. Niemand da, nicht einmal die Sekretärin. Aber Vanessa hat ja den Schlüssel. Das Lehrerzimmer war noch ganz dunkel. Sie mag diese Stille. Da kann sie sich gut konzentrieren. Sie hat einiges aus der Zeitung kopiert, ein paar Bilder aus dem Archiv gesucht und die Farbstifte geholt. Dann ist sie schon hoch in ihr Klassenzimmer gegangen, der einzige Kursraum im 2. Stock. Sie mag den Raum hier oben. Nicht sehr praktisch, aber sehr groß und ganz ruhig. Sie hat sich an ihren Tisch gesetzt und ein wunderschönes Arbeitsblatt produziert. Mit dem Kinoprogramm aus der Zeitung. Authentisches Material und absolut aktuell. Filme sind immer ein gutes Thema. Da können wirklich alle was sagen. Sogar Jim und Pedro, die immer zu spät kommen. Immer ganz hinten sitzen und nie den Mund aufmachen. Was wollen die eigentlich hier? Naja, wahrscheinlich von Mama und Papa geschickt. Auch Luis, der einzige ältere Herr im Kurs, hat Kino als sein Hobby angegeben. Ja, Kino ist gut. Außerdem hat die Schule vorgestern im Kulturprogramm den Film Goodbye Lenin gezeigt. Auch darüber können sie alle sprechen. Und Max, der Streber, der immer alles besser weiß, hält dann vielleicht auch mal die Klappe.